Rosa Luxemburg, 1871 bis 1919. Eisiger Nebel liegt an jenem 15. Januar 1919 über Berlin. Soldaten der Garde-Kavallerie-Schützendivision umringen johlend eine Frau mit grauen Haaren und eingefallenen Wangen. Die Frau versucht, ihren ausgezehrten Körper in einem langen Mantel zu verbergen. Schmährufe werden laut, als sie, die man mit einem Stoß zum Weitergehen zwingt, die Halle des feudalen Eden-Hotels im Berliner Westen betritt. Die Rote Rosa, die jüdische Hure, wie ihre Feinde sie abfällig nennen, hinkt stark. Doch würdevoll umklammert sie ihren kleinen Koffer und versucht, ihrer Behinderung Herr zu werden. Sie geht ihrem Schicksal mit der Überzeugung entgegen, das Richtige getan zu haben. Ich war, ich bin, ich werde sein. Denn sie weiß, dass sie etwas besitzt, was auch diese brutale Meute ihr nicht nehmen kann. Ihre wegweisende politische Überzeugung, ihren Glauben an die Ideen des Sozialismus und ihre Verdienste im Kampf gegen Unterdrückung und Militarismus. Die Frau, auf die sich der ganze Hass der Freikorpssoldaten richtet, ist die polnische Jüdin Rosa Luxemburg. Sie wird diesen Abend nicht überleben. Am Nachmittag des folgenden Tages ist in der Presse die offizielle Version der Geschehnisse zu lesen. Liebknecht, auf der Flucht erschossen, Rosa Luxemburg, von der Menge erschlagen. Nur selten hat Rosa Luxemburg über ihren Geburtsort Zamosch in Russisch-Polen gesprochen, wo sie am 5. März 1871 das Licht der Welt erblickt. Schon 1873 zieht die jüdische Familie nach Warschau. Rosas Vater, Elias Luxemburg, ist Holzhändler. Seine Einkünfte bescheren der Familie einen bescheidenen Wohlstand. Die Erziehung der 5 Kinder liegt in den Händen von Mutter Lina, eine sanftmütige Frau. Sie ist die eigentliche moralische und geistige Autorität der Familie. Der Umgang im Hause Luxemburg ist von fortschrittlicher, aufgeklärter und toleranter Gesinnung geprägt. Am Leben der jüdischen Gemeinde nimmt die Familie nicht teil. Rosa, die Jüngste, ist der Liebling der Mutter, die ihre ganze Sensibilität und Bildung an ihre Tochter weitergibt. Das Mädchen mit den dunklen, verträumten Augen ist aufgeweckt, wissbegierig und sehr reif für ihr Alter. Sie spricht bald 4 Sprachen. Neben Russisch, Polnisch und Deutsch lernt Rosa auch noch Französisch. Mit 5 Jahren erkrankt sie plötzlich an einem Hüftleiden. Fast ein Jahr lang kann sie die elterliche Wohnung nicht verlassen. Rosa lebt abgekapselt von der Welt und lernt, Träumen und Ideen nachzuhängen. Die Mutter bringt ihr in dieser Zeit Lesen und Schreiben bei. Als sie das Bett endlich wieder verlassen kann, stellt man fest, dass sie hinkt. Ein Bein ist unwiderruflich kürzer als das andere. Der daraus resultierende schleppende Gang wird sie zeitlebens begleiten und sie dem billigen Spott ihrer Gegner aussetzen. 1880 tritt Rosa in das Warschauer Mädchengymnasium ein. Eine Zeit der Kränkung beginnt, denn der Besuch des Gymnasiums ist in erster Linie russischen Mädchen und Töchtern des polnischen Adels vorbehalten. Rosa wird nur aufgrund ihrer außergewöhnlichen Begabung zugelassen. Aber als jüdisches Kind aus einfachen bürgerlichen Verhältnissen rangiert sie ganz unten in der Hierarchie. Welche anderen Möglichkeiten bleiben dem gedemütigten und dennoch stolzen Mädchen mit der zu großen Nase und dem schleppenden Gang, als durch hervorragende Leistungen zu glänzen? Sie wird in ihrer Klasse stets die Beste sein. Rosas politischer Werdegang beginnt früh. Die Schülerin liest Marx und Engels und ist bereits ab 1887 in verbotenen politischen Zirkeln aktiv, die gegen die russische Besetzung Polens kämpfen. Allerdings wird die Polizei bald auf die junge Revolutionärin aufmerksam. Auch die Schulleitung verdächtigt Rosa illegaler subversiver Aktivitäten und verweigert ihr bei der Schulentlassung die goldene Medaille, die ihr eigentlich aufgrund ihrer Leistungen zusteht. Ihr politisches Engagement bringt Rosa zunehmend in Gefahr. 1889 flieht sie, versteckt unter dem Stroh eines Bauernwagens, in die Schweiz. Sie will an der Zürcher Universität, die als einzige europäische Hochschule ihre Tore für weibliche Studierwillige geöffnet hat, Geschichte und Wirtschaft studieren. 1897 wird sie ihr Studium mit einer Doktorarbeit über die industrielle Entwicklung Polens abschließen. In der Schweiz findet Rosa das ihr gemäße Asyl. Denn im Zürich der Jahrhundertwende versammeln sich die führenden russischen und polnischen Immigranten. Rosa ist wie berauscht von den politischen Diskussionen über die Grundsatztheorien der Sozialdemokratie und der Revolution. Im Schweizer Exil trifft Rosa auf die Liebe ihres Lebens. Es ist Leo Jogiches, der sie mit seinem durchdringenden Blick, seinen blauen Augen, dem schmalen, markanten Gesicht und den rotblonden Locken und seinem unwiderstehlichen Charme schnell in seinen Bann zieht. Die junge Frau ist fasziniert von diesem mutigen, talentierten Revolutionär aus Wilna, der es versteht, die Arbeiter zu überzeugen und ihnen die Grundlagen des Marxismus zu vermitteln. Zwischen Rosa und Leo Jogiches entwickelt sich eine merkwürdige Beziehung, die die beiden bis zu ihrem Tod im Jahre 1919 aneinander binden soll. Rosa wird Leos Geliebte. Für sie wird diese Liebe zum Mittelpunkt ihres Lebens. Doch Leo hält die Liaison geheim und zwingt Rosa zu einem Leben im Verborgenen. Für ihre Genossen bleiben beide stets die Kampfgefährten, die nichts weiter verbindet als die gemeinsame Sache. Leo Jogiches hält zwar an der Beziehung zu Rosa fest, weigert sich aber darüber zu sprechen. Sie ist es, die ihn mit zärtlichen Worten, meist in Briefen, überhäuft und das, obwohl sie nur wenige Meter voneinander entfernt wohnen. Doch ihre Bekenntnisse bleiben ohne Echo. Leo ist ihr Mentor. Vor ihm muss sie Rechenschaft ablegen. Er beginnt sie zu schikanieren, zu kontrollieren und treibt sie zu immer größeren Anstrengungen im gemeinsamen politischen Kampf. 1894 gründen beide die Sozialdemokratische Partei des Königreichs Polen. Erst mit ihrer Übersiedlung nach Berlin im Jahre 1898 beginnt sich Rosa aus der Abhängigkeit von Jogiches zu lösen. Ende des 19. Jahrhunderts besitzt die deutsche Sozialdemokratie mit Wortführern wie Karl Liebknecht, August Bebel und Karl Kautsky innerhalb der Sozialistischen Internationalen ein hohes Ansehen. Als revolutionäre Arbeiter- und Oppositionspartei hat sich die Bewegung der Überwindung des Kapitalismus und der Schaffung einer sozialistischen Gesellschaft verschrieben. Auch Rosa Luxemburg ist überzeugt von der Bedeutung der deutschen Sozialdemokratie und will sie als Plattform für ihre politischen Ideen nutzen. Wer aber im wilhelminischen Deutschland leben und politisch arbeiten will, ohne ständig mit der Ausweisung zu rechnen, muss die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Die deutsche Olympia Lübeck, bei der Rosa anfangs in Zürich gelebt hatte, überredet ihren Sohn, mit Rosa eine Scheinehe einzugehen. Am 13. April 1898 wird das Paar getraut. Rosa erhält die deutsche Staatsbürgerschaft. Unmittelbar nach der Eheschließung verlässt Gustav Lübeck seine Frau. Die beiden sollen sich erst 5 Jahre später, am Tag ihrer Scheidung, wiedersehen. Für Rosa ist der Weg in die deutsche Sozialdemokratie durch die Eheschließung frei. Mit der Ankunft in Berlin am 12. Mai 1898 beginnt für sie ein neuer Lebensabschnitt. Sie tritt der SPD bei. Innerhalb der Partei denkt die junge polnische Jüdin gar nicht daran, sich zurückzuhalten, denn sie weiß ganz genau, was sie will: einen bedeutenden Platz in der SPD. Rosa ist fest entschlossen, für die Parteizeitung zu schreiben und Reden zu halten. Fortan ist sie im Auftrag der SPD rastlos tätig und ständig unterwegs. Sie übernimmt die Agitation unter den Bergleuten und Arbeitern Oberschlesiens, zieht durch Berliner Arbeiterlokale und tritt bei zahllosen Versammlungen im ganzen Deutschen Reich auf. Auch auf den großen internationalen Sozialistenkongressen findet sie als Expertin für polnische und russische Angelegenheiten Gehör. Sozialreform oder Revolution? Diese Frage spaltet die deutsche Sozialdemokratie, als Rosa ihre Arbeit aufnimmt. Eduard Bernstein spricht sich gegen Klassenkampf und revolutionäre Bestrebungen aus. Er befürwortet eine Wandlung der SPD zur demokratischen Reformpartei. Rosa schaltet sich gleich auf dem ersten Parteitag, an dem sie teilnimmt, in die Debatte ein und widerspricht Bernstein scharf. Es gelingt ihr schließlich, die Thesen Bernsteins zu widerlegen und als Siegerin aus dem sogenannten Revisionismusstreit hervorzugehen. Wenige Monate nach ihrem Parteieintritt ist es ihr gelungen, in der deutschen und der internationalen Arbeiterbewegung zu einer bedeutenden Persönlichkeit zu avancieren. Durch ihre scharfzüngigen und spöttischen Reden macht sich Rosa aber nicht nur Freunde. Bald wird sie, die es wagt, als Frau, als Polin und Jüdin ihre geistige Überlegenheit zu beweisen, so manchem Genossen unbequem. Rosas politischer Erfolg fordert auch viele persönliche Opfer. Als im September 1900 ihr Vater stirbt, ist sie, wie schon beim Tod der Mutter 1897, nicht am Sterbebett. Diesmal hält sie in Paris auf dem Kongress der Internationalen eine Rede gegen den Militarismus. Hin und her gerissen zwischen politischen und familiären Verpflichtungen, hatte Rosa sich gegen die Bitte der Familie entschieden, sie möge den Sterbenden ein letztes Mal besuchen. Als ihr Vater in ihrer Abwesenheit stirbt, droht Rosa an ihren Schuldgefühlen zu zerbrechen. »1905 bricht die russische Revolution aus. Rosa hält nun nichts mehr in Deutschland. Auf abenteuerlichen Wegen erreicht sie im Dezember 1905 Warschau und trifft dort Leo Jogiches wieder. Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen ist es beiden aber nur 2 Monate lang möglich, im Untergrund für die Revolution zu arbeiten. Am 4. März 1906 werden sie verhaftet und in der berüchtigten Warschauer Zitadelle inhaftiert. Die Haftbedingungen sind unmenschlich. Als ihre Brüder Rosa besuchen, wird ihnen die Schwester in einem Käfig vorgeführt, der frei in einem zweiten, größeren steht. Sie kann kaum sprechen, denn sie hat gerade einen 6-tägigen Hungerstreik hinter sich. Im Juli haben die Bemühungen der Familie und der deutschen Sozialdemokraten endlich Erfolg. Rosa wird gegen eine Kaution von 3000 Rubel freigelassen und geht für einige Monate nach Finnland ins Exil. Wieder in Berlin will sie ganz neu beginnen. Nach dem Zusammentreffen im revolutionären Warschau hat sie Leo Jogiches endgültig hinter sich gelassen. Sie will nun endlich leben und lieben. Unter ihren Liebhabern sind Kostja Zetkin, der Sohn ihrer langjährigen Freundin Clara Zetkin, und Sozialdemokraten wie Paul Levy und Hans Diefenbach. Zu ihrem neuen Leben gehört auch eine Dozentur an der SPD-Parteischule, die sie 1907 mit großer Begeisterung übernimmt. In dieser Zeit entsteht auch die Einführung in die Nationalökonomie, eines ihrer wichtigsten Werke. Der sich abzeichnende Beginn des Ersten Weltkriegs veranlasst Rosa, sich offen gegen den deutschen Militarismus auszusprechen. Wenn uns zugemutet wird, die Mordwaffe gegen unsere französischen oder andere ausländische Brüder zu erheben, dann rufen wir, das tun wir nicht. Diese pazifistische Rede im September 1913 bringt ihr aber erneut eine einjährige Gefängnisstrafe ein. 1914 folgt ein weiterer Prozess wegen Beleidigung des Militärs. Im Februar 1915 wird Rosa verhaftet und im Berliner Frauengefängnis Barnimstraße inhaftiert. Rosa verbringt den Ersten Weltkrieg, dessen Ausbruch sie in eine tiefe Depression stürzt und an Selbstmord denken lässt, bis zum 8. November 1918 fast durchgängig in Haft. In dieser Zeit entstehen viele Schriften, die sie illegal verbreiten lässt. Darunter auch die sogenannte Junius-Broschüre, in der sie den Schrecken des Krieges anprangert. Aus dem Gefängnis heraus verfolgt und unterstützt sie den Aufbau der radikalen Spartakus-Gruppe und publiziert in den von Jogiches verbreiteten Spartakus-Briefen. Im Herbst 1918 ist die Revolution auch in Deutschland nicht mehr aufzuhalten. Beginnend mit dem Aufstand der Kieler Matrosen erreicht sie am 9. November mit der Ausrufung der Republik ihren Höhepunkt. Rosa Luxemburg war am Vortag aus dem Gefängnis in Breslau entlassen worden und kommt am 10. November krank und geschwächt in Berlin an. Dennoch setzt sie sich sofort mit großem Eifer und Kampfeswillen für die Revolution ein. Wie viele Spartakisten ist auch sie verbittert und zornig über die Linie der Sozialdemokraten. Dem aus Vertretern der MSPD und USPD bestehenden Rat der Volksbeauftragten, insbesondere Ebert und Scheidemann, macht sie die Zusammenarbeit mit den alten Gewalten der wilhelminischen Ära zum Vorwurf. Ihrer Ansicht nach haben die beiden die Sache der Arbeiter verraten. Die Auseinandersetzungen innerhalb der Sozialdemokratie gipfeln im Austritt der Spartakisten aus der USPD und der Gründung der Kommunistischen Partei Deutschlands oder, wie Rosa sie lieber nennt, dem Spartakusbund am 1. Januar 1919. Doch die gewaltsame Austragung des Konflikts steht der Linken noch bevor. Wenige Tage später wird in Berlin ein Flugblatt verbreitet, das zum Protest gegen die Regierung Ebert aufruft. Viele Spartakisten wollen aber mehr. Sie betreiben die Bewaffnung der Arbeiter und den Sturz der Regierung. Rosa spricht sich gegen ein solches Vorgehen aus, kann sich aber im eigenen Lager kein Gehör verschaffen. Am 5. Januar drängen Hunderttausende in die Berliner Innenstadt. Aus dieser Demonstration entsteht der sogenannte Spartakusaufstand, den der Rat der Volksbeauftragten vom Militär unter dem sozialdemokratischen Minister Gustav Noske brutal niederschlagen lässt. »Wo ist unsere Rosa?« brüllen die Haudegen der Freikorps, als sie die Aufständischen aus den besetzten Gebäuden prügeln, um anschließend kurzen Prozess mit ihnen zu machen. Am 12. Januar ist dann alles vorbei. Tausende haben in diesen Januartagen ihr Leben gelassen. Bald tauchen Flugblätter auf, die zur Ermordung der führenden Spartakisten Luxemburg und Liebknecht aufrufen. Doch Rosa denkt nicht daran, deshalb Berlin zu verlassen. Unermüdlich arbeitet sie weiter. Am 14. Januar erscheint ihr letzter Artikel in der Roten Fahne, den sie mit der Vision schließt: »Eure Ordnung ist auf Sand gebaut. Die Revolution wird sich morgen schon rasselnd wieder in die Höhe richten und zu eurem Schrecken mit Posaunenklang verkünden: Ich war, ich bin, ich werde sein.« Am 15. Januar, kurz nach 21 Uhr, wird Rosa Luxemburg verhaftet. Als die Soldaten ihr Zimmer betreten, erwartet sie diese bereits angekleidet und mit einem gepackten Köfferchen. Im Eden-Hotel, wohin sie verbracht wird, wird sie schwer misshandelt. Kurz zuvor hat man hier auch Karl Liebknecht durchgeschleift und heimtückisch ermordet. Schließlich gibt man vor, sie solle ins Berliner Gefängnis Moabit gebracht werden. Doch kaum ist das Auto losgefahren, hört man einen Schuss. Rosa Luxemburg wird aus nächster Nähe erschossen. Die Leiche werfen ihre Mörder in den Landwehrkanal. Erst Ende Mai wird man sie an einer Schleuse finden. Den Recherchen Leo Jogiches ist es zu verdanken, dass die Umstände ihres Todes im Februar in der Roten Fahne öffentlich gemacht werden. Dies ist sein Todesurteil. Am 10. März wird auch er verhaftet und durch einen Kopfschuss von hinten getötet. Rosa Luxemburg war eine der einflussreichsten politischen Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts. Sie verstieß gegen die Konventionen, Moralvorstellungen und Ordnungen ihrer Epoche und bezahlte dafür mit dem Leben. Zum Schweigen bringen konnten ihre Mörder sie aber nicht. Im Gegenteil. Sie wurde für die Linke zur Märtyrerin und zum Mythos. Ihre politischen Ideen und Botschaften haben ihren Tod überdauert und sind auch heute noch verblüffend aktuell. Ihr Ausspruch »Freiheit ist immer nur die Freiheit des Andersdenkenden« wurde 1989 zum Leitsatz der Proteste und des Umsturzes in der damaligen DDR und wird auch in unseren Tagen gerne zitiert, wenn es um demokratische Werte, Meinungsfreiheit, Toleranz, Humanität und Antimilitarismus geht.